4. Armut und Ungleichheit. Viele gute Absichten, wenig Mut zur Wahrheit. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Matthäus Kapitel 6, Vers 26. Wer schwach und hilflos ist, wem Unglück widerfährt, wer sich und die Seinen nicht aus eigener Kraft würdig ernähren kann, dem soll und muss geholfen werden. Das sind wir als Menschen und Staatsbürger unseren Mitbürgern schuldig, und es entspricht unserem gesellschaftlichen Selbstverständnis. Wann aber ist jemand bedürftig? Wann arm? Welche Bedeutung hat Armut in unserem Land tatsächlich? Und in welchem sozialen Zusammenhang steht sie? Welche Ansatzpunkte gibt es, sie zu bekämpfen? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den Ursachen der Armut und ihrer Bekämpfung? Und welche Rolle spielt bei all dem die individuelle Wahrnehmung? Im Jahre 1974 forderten die Jusos, das monatliche Einkommen für eine Person gesetzlich auf 5000 D-Mark zu begrenzen. Das stieß auf große öffentliche Empörung, und man empfand diese Grenze als willkürlich. Ich war auch empört, aber die Grenze konnte ich mir erklären. Juso-Vorsitzende war damals Heidemarie Wiczorek-Zeul, von Beruf Lehrerin, damals noch verheiratet mit Norbert Wiczorek, von Beruf Universitätsassistent. Jeder der beiden bezog damals nach dem Bundesangestellten-Tarifvertrag, BAT, ein Einkommen der Gruppe 2a, und das belief sich 1974 auf etwa 2500 D-Mark brutto. Wenn jemand das Doppelte verdiente, schien er ihnen offenbar reich. Und so kam dieser Juso-Beschluss wohl zustande. Er war strikt an der eigenen Lebenslage orientiert. Würde man Frau Wiczorek-Zeul heute fragen, läge die Grenze vermutlich viel höher. Es mag kein Zufall sein, dass die von der SPD 2005 durchgesetzte Reichensteuer etwa beim doppelten Gehalt eines Bundesministers beginnt. Eine Straßenumfrage würde wohl folgendes Ergebnis haben. Wer doppelt so viel Einkommen hat wie der jeweilige Befragte selber, gilt als reich. Wer nur die Hälfte hat, als arm. Wer mehr als doppelt so viel hat, gilt als steinreich. Darüber hinausgehende Unterschiede nimmt der Bürger gewöhnlich kaum wahr. Das ist ein Glück für die wirklich Reichen, denn diese Wahrnehmung führt dazu, dass die Aufregung über die Dienstwagennutzung einer Bundesministerin, die im Monat 8000 Euro netto verdient, weitaus größer ist als die Aufregung über angebliche dreistellige Millionenboni eines Porsche-Vorstands. Armut ist also zunächst eine Sache der individuellen Empfindung.